Dem Sonnentag entgegen, in leisem Zwiegespräch raunt es zitternd im Licht. Doch ein Rest des Blühens in mir, da ich zurück muss, die Zeit ist um. ein Stück Brot. Was geschieht da? Und Salbe, schnell! Du, leg dich ein wenig nieder, lass dich pflegen. Sie verfolgen mich, sie treiben uns vor sich her. Sie dürfen mich nicht fangen. Zeit ist genug. Sie kommen nicht. Hier ist kein Verfolger mehr. Ach, Frieden. Was ist ihm geschehen? Er braucht nur Ruhe. Lass ihn gehen. Kleid ist von Staub und Schmutz schwer. Wie wollen wir die lange Weg, darf ich mich abwohnen, mein wenig waschen? Willst du nicht ruhen? Essen. Ich bringe dich. Lass dich jetzt nicht. Denk nicht immer zu an alles Leid. Vergiss. Ihr seid freundlich. Es wollt ein Mädlein waschen gehen bei schon besser an. Der Reute gab ihr ein Seidenband, bestickt mit Purpurrosen. Hätte ich jetzt auch ein Band hin, wende ich mir das Haar. Ihr solltet sehen, wie willst du das fragen? Meinst du, es wird dir gut stehen? So zart, so schön, ist es wirklich wahr? Niemand hat ein schöneres nach euch. Das lass nur sein, mich freut's, wenn es es dich beglückt. Nun seht, bin ich nicht fein geschmückt. Viel schöner als des Königs Kind, das es zuerst trug. Habt ihr das Band vom Königs Kind selbst bekommen? Nein, nein, ich bekam's, ich fing's im Wind. Ein Schiff brachte es aus dem Land Westindia. Als fällt das Laub vom Baum, kein Winter plagt die braunen Menschen. Hast du je davon gehört? Niemand hat mir gesagt, dass es anderes gibt als das Meer. Solltest doch liegen bleiben, kümmere dich nie, ich fühl mich gut, die Schwäche ist vorüber. Nein, ist das möglich, man malt, das geht es noch. Ist es sündhaft? Vielleicht vor so vielen Gradieren die Welt zu messen. Dann brachten zerschlagene Köpfe die Besserung. Ihrer Steine gemalten Heiligen. Ich könnte ein Bild freilich nicht bekehren. Wie machten dir auch die kühnste Sorgen? Sie lieben näher bei Gott und gehorchen eigenen Gesetzen. Warum haben sie keinen Sinn für den gemeinen Mann? Die Welt ist im Aufruhr, der Bauer geht um. Ein jeder packt zu. Wo er immer kann. Denk an dein eigenes Blut, jeder Schlag, der den Bauern quält, trifft auf dich und Schläger setzt es genug. Entfundeter Tag und Nacht, man kärmt dein Helden nieder, sein Fien im Panin mit Steuern soll, wie der gepriest. Geplagt ist er fürchterlich. Recht den armen Hansen, der jeder Schinder, wenn er nur immer wieder in Küsten und Pfaffen den Ranzen stopft, bis oben hin voll. immer bis uns der Feind schlug, einmal nur. Unser Siegeslauf ist nicht gehemmt, der Born Heeresbogen erreichen wird. Wir haben Leute genug, doch für vielen und Geld für den Krieg. Das Heer des Bundes naht, ist ihm der Sieg, ist der Bauer für alle Zeit vernichtet. Das kümmert dich nicht, mag alles vergehen. Von deinen Willen stehen, meist was niemand wissen will. Hast du erfüllt, was Gott dir auftrug, ist, dass du schaffst und bildest genug. Bist nicht nur eigenen Nutzens voll, was leistest du, Paul, vernarbter Duden auf? Ich will ja nichts anderes als beten, wie man mit meiner Arbeit liegt. Ich plage mich einsam, suche nach Gleichnis und Lösung. Was kann ich noch tun? In aller Not, was soll ich? Wo ist des Schaffens Boden, wo wachsen und reifen? Was alle Taten in ihr aufblühen soll, gedeiht an der Sonne Gottes allein. In deines Augen den Wurzel tief, tief hinein in den Urgrund eines Volkes weisen. Viel nicht. kann alles. Dann beging ich dir wieder bald. Rechnet auf mich. Aus eurem Genisten. Bei euch hätte ich sicher nicht die Fahrt nach Mainz unterbrochen, wüsste ich nicht von Leuten auf dem Felde, dass hier der Schwalb auf der Flucht sich verbirgt. Gespart hätte ich mir den Umweg. Wo habt ihr ihn aufgehoben? Gebt ihn heraus, die Pest auf euch, wenn ihr ihn verbergt. Verbannen ihn, pflegten ihn uns ergibt, wir wussten nicht, wer er ist. Durchsucht das Nest, er ist nicht mehr hier. Nicht vorhanden, er hofft ihn zur Flucht, ein Standgericht, der Verräter greift sie. Lass sie gehen, ich gab mein Pferd schwalb zur Flucht. Sie wissen nichts. Matis, der Maler des Kardinals. Ein treuer Untertan, der dem Feind zur Flucht verhilft. Was dein Herr dazu meint, wird sich zeigen. Verklagt mich bei ihm, er wird mich richten. Ihr trefft mich in Mainz, dort bin ich in zwei Tagen. Der Kardinal wird wissen, was Leuten deines Schlags gebührt. Aufgesessen, fort!